Wer waren die Katharer? Luzibel. Man weiß sehr wenig über diese ketzerische Sekte des 12. Jahrhunderts, die aber trotzdem einen entscheidenden Einfluss im Gebiet von Languedoc, dem heutigen Südfrankreich, von Aragon, in Norditalien, in Deutschland und sogar in England auszuüben vermochte. Man kann wohl annehmen, dass sich die Geschichte Spaniens und folglich auch Südamerikas ganz anders abgespielt hätte, wenn diese Sekte nicht durch den Kreuzzug gegen die Albigenser und durch die Inquisition vernichtet worden wäre. Weihestätte und Sonnentempel der Katharer war die Burg Montsegur in den Pyrenäen. Über das gesamte Gebiet zog sich eine Art Netz von heiligen Städten und Höhlen, in denen Einweihungen vorgenommen wurden. Neben der Geistestaufe, dem sogenannten Initiationssakrament, einer Art von zweiter Taufe oder zweiter Geburt, pflog man geheime, Manisola genannte Gebräuche, über deren Bedeutung man sich nicht im Klaren ist. Man nimmt an, dass sie von Mani, dem Stifter des Manichäismus, abgeleitet sind. Am wahrscheinlichsten ist es, dass es, wie auch Mani, etwas mit der früharischen Überlieferung zu tun hat. Mank und Manas sind Sanskritworte und bedeuten Mensch sowie Geist, folglich auch Mente, Erinnerung an die Herkunft, an den Ursprung. Das katharische Sinnbild war die Taube, der Paraklet, der Heilige Geist, die Kirche oder die Gemeinde der Katharer, welche mit dem Wort Gleisa bezeichnet wurde. Die Taube diente auch den Templern als Sinnbild. Und es ist schließlich die Taube, die das heilige Samenkorn von der Haoma-Pflanze herbeibringt und es am manichäischen Festtag Nauruz, dem neuen Tag, dem Tag der Tag- und Nachtgleiche im Frühling, auf dem Opferstein niederlegt, zu dem Zeitpunkt also, da sich beide Pole in gleichem Abstand zur Sonne befinden. Das geheime Manisola wurde sodann auch genau zu diesem Zeitpunkt gefeiert. Es weiß jedoch niemand, was seine wirkliche Bedeutung war. Man berichtet, dass die Katharer Vegetarier gewesen seien, dass sie ihre Toten verbrannt hätten, dass sie über hellseherische Fähigkeiten verfügten und sich mit magischen Künsten, mit Zauberei befassten. Wie auch die Manichäer und die Gnostiker seien sie Dualisten gewesen. Für sie war Luzifer kein Dämon, sondern der Lichtträger Luzibel. Der Dämon war für sie Jehova, der Gott und Weltschöpfer der gegenwärtigen Erde. Von Gott entspringt die vollkommene Schöpfung, vom fünften Himmel abwärts stellt sich ihm jedoch eine Gegenkraft, das Chaos, das Nichts entgegen, welche diese Schöpfung verändert, vermischt und sie somit gleichzeitig gut und böse werden lässt. Für die Katharer ist Christus eine Wesenheit aus dem Sonnensystem, die sich in dieser unvollkommenen Welt der Stofflichkeit und der Vermischung nicht verkörpert. Sie wirkt einzig und allein aus höheren Sphären dadurch, dass sie den guten Geistern zu ihrer Befreiung beisteht. So gesehen kann man die Katharer vielleicht als Christen betrachten, zweifellos waren es jedoch Gnostiker, da sie nicht glaubten, dass Christus gekreuzigt worden sei. Sie richteten sich nach den Weisungen des Johannesevangeliums, dessen Wahrheitsgehalt mehr als einmal angezweifelt worden ist. Die Katharer und die Troubadoure. Nach Meinung des Schriftstellers Louis Carpentier soll der Wortstamm an Bezug haben zu Atlantis. Wir werden später darauf zurückkommen. Die Giganten sind demnach die Atlanter, die Anten, die Vorfahren, und auch die Yuans. Im Baskischen, einer atlantischen Sprache, bedeutet Jaun, Herr, Weiser, Magier. Die Yuans sind also Weise von Atlantis, von Hyperborea, dem hohen Norden, vom Abendstern Venus abstammende atlantische Lehrer. Es sind dies auch die Druiden und die Tuatas de Danann, der irländischen Mythen, die allem Anschein nach von anderen Sternen stammen, wie die Osen oder Asen, und die weißen Götter Amerikas und wie die Hyperboreer. Nach Meinung des bereits erwähnten Otto Rahn waren die Katharer Druiden, Magier und Seher. Obwohl man nichts Genaues über sie weiß, wird uns doch von René Nelly, einem ernstzunehmenden Forscher, versichert, dass sie nach dem Johannesevangelium lebten. Es ist aber möglich, dass die Namen Yuan, Jaun, Gigant, französisch Giant, Riese, mehrfach miteinander verwechselt worden sind. Es sind die Pyrenäen, wohin einige Atlanter flüchteten und wo sich die Überlieferung von den Ursprüngen erhalten hat. Hier bezieht sich die frohe Botschaft, das Evangelium des heiligen Johannes, noch auf die atlantischen Überlieferungen, wie sie von den Jauns, den Riesen der Pyrenäen und auch denen der Katharer bewahrt wurden, und hier befindet sich auch der Legende nach das Grab der Pyrene, der Geliebten des Herkules. Man nannte die Katharer gute Menschen, Bonhomme. Sie lebten nach den gleichen Grundsätzen der Keuschheit wie die Gralsritter. Wir verwenden hier die deutsche Schreibweise Gral des Wolfram von Eschenbach, des Erzählers der Parzival-Sage, und nicht den später im Spanischen eingeführten, christianisierten Begriff Grial zur Bezeichnung dieses geheimnisvollen Dinges. Sie waren gegen die Fortpflanzung, weil durch sie himmlische Geister zur Inkarnation gezwungen werden. Man ist der Ansicht, dass sie an die Wiederverkörperung glaubten. Aber an welche? Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, an die Wiederverkörperung zu glauben oder, besser gesagt, eine Auffassung von ihr zu haben. Die Katharer widersetzten sich jedoch nicht der sogenannten werbenden Liebe, dem höfischen Frauendienst, der Minne. Man behauptet, dass sie es waren, welche dieses ganze Schrifttum anregten und welche die in ihrem esoterischen Brauchtum enthaltenen Prüfungsregeln aufstellten für die Einweihung in die Liebesbräuche der Troubadoure, in die sogenannte Amour Provençal und auch in die Minne der germanischen Minnesänger. Minne dürfte ebenfalls von Mani, Manas, Manisola abgeleitet sein und hat wohl im tiefsten Sinngehalt die Bedeutung von Erinnerung. Die Minnesänger gaben singend Kunde von der Erinnerung an die zu Anfang der Zeiten verlorene Liebe. Trouvadour bedeutet derjenige, der etwas findet, von Trovare, derjenige, der etwas verloren gegangenes, ein Gesetz, eine Ordnung, wiedergefunden hat. Es heißt, der erste Troubadour habe jenes verborgene Minnegesetz im Geäst einer goldenen Eiche entdeckt. Ein Vogel habe es ihm gezeigt. War es eine Taube, ein Falke, ein Rabe? Der Name des ersten Troubadours war Jason. Otoran hielt die Troubadoure für hohe Würdenträger des Katharertums, deren Aufgabe in der Ausbreitung der Lehre von der Minne bestand. Ihr tatsächlicher Führer soll Luzifer gewesen sein. Vornehmlich auf den Burgen erfüllten sie ihren hohen Auftrag als Einweihende und Unterweisende in die sinnbildliche Liebe zu der durch die Burgherrin vertretenen hohen Frau, wobei sie aber letztlich auf die katharische Gleisa, die katharische Gemeinschaft, sowie auf die von dieser Sekte verehrte und verkörperte Göttin Belisana oder Belisama, die Feuer- und Lichtgöttin der Kelten und Iberer, hinwiesen, auf Isis, die wahrhaftig auch heutzutage noch in den schwarzen Jungfrauen von Montserrat und anderer geweihter Stätten weiterlebt. Auf Venus, auf Sophia, die über die Liebe erlangte Weisheit. Es handelt sich hier um die Geheimnisse der großen Muttergottheit, die im mediterranen und ägäischen Raum bekannt war und die späterhin der Marienkult ersetzen sollte. Durch ihn wurden dann ihre Einweihungsmysterien dadurch entwertet, dass man sie allen zugänglich machte. Als Beweis dafür, dass die Troubadoure auf den Burgen eine rein sinnbildliche Liebe lehrten, führt Otoran an, dass die Ritter die Einweihung ihrer Ehefrauen gestatteten und dass die Troubadoure bei ihnen in hohem Ansehen standen. In Italien sind es die Fedele de Amore, welche diese Art von magischer Liebe lehren, und ihre hohe Frau ist ebenfalls Sophia. Somit verkörpert die dantische Beatrix die Weisheit. Unsere Herrin der Templer, Notre Dame, versinnbildlicht ebenfalls den Orden, die Gleisa, und sie ist Isis, die schwarze Jungfrau. Die Sprache der okzitanischen, der neuprovenzalischen Troubadoure ist überall versiegelt und geheim. Sie ist verkahlt, verschlüsselt. Se trovaba clus. Selbst das Wort Amor wurde in seiner sinnbildlichen Bedeutung aufgefasst und man verstand es als Gegenteil von Roma in umgekehrter Schreibweise. Diese Tatsache allein war für die Troubadoure ein aufschlussreiches Sinnbild. Nach dem Untergang der Katharer blieben nur noch die Troubadoure übrig. Jeder geistige, initiatorische und metaphysische Sinngehalt der Liebe entschwindet und geht dann im Laufe der Jahrhunderte in die Dichtung und in die Romanliteratur über, wobei sich der Kult der Einzelliebe, der auf ein Einzelwesen bezogene Liebe entwickelt, der dann der westlichen Welt sein Gepräge gibt. Das Sinnbild geht verloren und die Überlieferung der Einweihung in die Liebe gerät in Vergessenheit. Die Spitze der Pyramide war zerstört worden.